Wie gut kennt ihr eure Nachbarn? Vielleicht seid ihr schon seit vielen Jahren Freunde, trefft euch zum Kaffee auf ein Glas Wein. Vielleicht schaut ihr Fußball zusammen, feiert gemeinsam Gartenpartys. Vielleicht sind eure Kinder befreundet, gehen ein und aus. Oder wohnt ihr eher aneinander vorbei? Sagt ihr hin und wieder Hallo im Hausflur, nehmt vielleicht mal ein Paket an, das war's. Jeder lebt so vor sich hin. Stellt euch mal vor, eure Nachbarn haben ein Geheimnis. Da ist etwas hinter der bürgerlichen, unscheinbaren Fassade. Ein zweites Leben. Warum ist der Typ gegenüber so oft unterwegs? Warum machen die Nachbarn zu bestimmten Zeiten nicht die Tür auf, wenn man klingelt? Und was ist das eigentlich für ein merkwürdiger Akzent? Manchmal ist der Grund für dieses Verhalten eine geheime Mission. Versteckt hinter Gartenzaun, Hecke und diesem freundlichen Lächeln. So ist das auch bei der Geschichte, die wir euch jetzt erzählen. Sie ist nicht ausgedacht. Es ist eine wahre Geschichte. Das ist Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Ein Podcast von Manuel Bevada, Palina Milling und mir, Florian Flade. Folge 1. Mein Nachbar, der Spion. Wir sind in Marburg unterwegs, im Stadtteil Michelbach. Eine verschlafene Gegend. Auf vielen der Dächer, die sich den Hang hochziehen, glänzen die Solaranlagen. Die Straße trägt den Namen Ewiges Tal. Hallo. Hallo. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Wir sind vom WDR und vom NDR, Journalisten. Uns interessiert hier ein ganz bestimmtes Haus. Weiß gestrichene Steine, schwarze Schindeln. Völlig normal, nichts Besonderes. Aber an einem Tag im Herbst 2011 wird hier der spektakulärste Spionagefall seit dem Ende des Kalten Krieges aufgedeckt. Wir wollen wissen, was war hier damals an jenem Dienstagmorgen los? Meine Kollegin Palina und mein Kollege Manuel klingeln also bei den Nachbarn, die das damals alles gut gesehen haben müssen, von schräg gegenüber. Wir wollen nicht. Die Frau wirkt etwas überrascht, nach so langer Zeit dazu fragen. Sie kann sich dann aber doch erinnern. Wir stehen mit ihr ein paar Minuten an der Haustür. Man dachte, man ist im falschen Film. Es ist der 18. Oktober 2011. Ein Hubschrauber fliegt durch die Nacht. An Bord befinden sich schwer bewaffnete Polizisten der Eliteeinheit GSG 9 und ein Schlüssel. Kurz zuvor haben die Polizisten in Balingen, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, 300 Kilometer entfernt von hier, einen Mann festgenommen. Er ist Anfang 50, kräftig, mit kurzem, leicht gräulichem Haar. Sein Name? Andreas Anschlag. Die Beamten nehmen ihm seinen Hausschlüssel ab. Damit fliegen sie jetzt im Hubschrauber hierher, in den verschlafenen Vorort von Marburg. Denn da wohnt der Mann, der gerade eben festgenommen wurde. Gemeinsam mit seiner Frau und Tochter. Familie Anschlag. Wenn Sie sich erinnern können an diesen Morgen, wie das war. Also, wir haben unser Schlafzimmer nach hier vorne. Und dann hörte man irgendwelche Geräusche. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich gedacht, ach, die machen sicher eine Motorradtour, weil so schwarz gekleidete Männer da standen. Doch irgendwas passt da nicht. Eine Motorradtour im Oktober um diese Uhrzeit? Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet. Dann hatte ich aber das Gefühl, was steht auf dem Rücken von dem einen? Da steht ja Polizei drauf oder was? Dann kam plötzlich ein Auto, noch ein Auto. Na, da wurde es mir komisch. In einem der Fenster in den Dachschrägen leuchtet so früh am Morgen bereits das Licht. Heidrun Anschlag sitzt bereits am Computer, wie so oft. Die Ermittler beobachten sie jetzt schon seit Wochen. Sie kennen ihren Tagesablauf, wissen, wann sie am Funkgerät sitzt und ihre Befehle aus Moskau erhält. Die GSG-9-Beamten schleichen mit dem Schlüssel in das Einfamilienhaus. Sie rammen nicht die Tür auf. Niemand soll sie bemerken. Ganz lautlos aber sind sie wohl nicht. Die Tochter von Heidrun und Andreas Anschlag bekommt offenbar etwas mit. Vielleicht vermutet sie Einbrecher. Sie versteckt sich jedenfalls im Kleiderschrank. Und genau in diesem Moment schlagen die Beamten zu. Sie wird offenbar auf frischer Tat ertappt, die mutmaßliche russische Agentin. Das Haus wird von oben bis unten durchsucht, Wände durchleuchtet, der Garten umgegraben. Die Ermittler wollen nichts übersehen. Immerhin geht es um einen schweren Vorwurf. Spionage für Russland und gegen die Bundesrepublik. Über 20 Jahre soll das Agentenpaar dem russischen Geheimdienst politische und militärische Geheimnisse der NATO und der EU beschafft und dafür aus Russland jährlich rund 100.000 Euro erhalten haben. Ja, und so ging das dann den ganzen Tag, ne? Ein Auto nach dem anderen, Zoll, alles umgewühlt da, also war dann ein aufregender Tag für uns. Irgendwann bekommt die Nachbarin schließlich mit, um wen es da geht, um die unscheinbare Familie gegenüber. Sie gaben sich deutsche Namen, Heidrun und Andreas. Die Ermittler setzen sich jetzt mühsam das Puzzle über das spionierende Ehepaar zusammen. Da kommt die halbe Welt drin vor. Peru, Österreich, Russland und die Schweiz. Und schließlich das Dörfchen Michelbach, das zu Marburg gehört. Dort wurden sie jetzt festgenommen. Ja, man hat ja dann mitgekriegt, dass sie dann, die Frau und die Tochter dann irgendwie mitgenommen wurden. Und ja Gott, ja, dann denkt man, ja, das gibt's eigentlich nicht, gell. Kann man ja eigentlich nicht glauben. Anschlag, ein merkwürdiger Nachname, oder? So aber haben sie sich vorgestellt, als die Anschlags von nebenan. Jahrzehntelang haben sie unter uns gelebt, wie ein ganz normales Ehepaar eben. Aber wer waren die Anschlags wirklich? Mein Name ist Florian Flade. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Spionage und mit Geheimdiensten. Jetzt, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, sind solche Themen plötzlich wieder super präsent. Giftanschläge, Morde, Hackerangriffe, Desinformation, Fake News, Trollarmeen und eben auch Spione. Zusammen mit meiner Kollegin Paulina Milling und meinem Kollegen Manuel Bevada habe ich mich in den vergangenen Monaten auf die Suche gemacht, nach den Anschlags. Warum aber erzählen wir euch diese Geschichte, die so klingt, als käme sie direkt aus den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges? Vielleicht denkt ihr, Spionage funktioniert heute doch ganz anders. Das weiß man doch spätestens seit Edward Snowden, oder? Internetüberwachung, Hacking, Trojaner, KI. Wer braucht da noch Agenten, die sich jahrelang in der Vorstadt unter falschem Namen verstecken? Ja, so wie in der US-TV-Serie The Americans oder bei der britischen Serie Slow Horses. Genau so, aber eben nicht ausgedacht, sondern alles wirklich passiert. Genau das wollen wir euch in diesem Podcast erzählen. Denn diese besonders geheime Art der Spionage, das Leben mit einer falschen Identität, das gibt es noch immer. Im Frühjahr 2022 steigt in Amsterdam ein junger Mann aus einem Flugzeug. Angeblich ist er Brasilianer. Er will einen neuen Job antreten, beim Internationalen Strafgerichtshof. Here we are, folks. Aber bald stellt sich heraus, der Mann ist ein russischer Agent. Kurz danach, an einer Universität in Norwegen, wird ein Doktorand festgenommen. Wir glauben, dass er im Auftrag der russischen Behörden mit falschen brasilianischen Ausweispapieren hier in Norwegen ist. Und dass er das ist, was wir einen Illegalen nennen. Und im Dezember 2022 stürmen Polizisten das Haus einer Familie in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau mit argentinischen Pässen, die sich als Kunsthändler ausgegeben haben und international gewirkt haben sollen. In diesem Podcast werden wir euch erzählen, wie Russland uns seit Jahrzehnten ausspioniert. Sicherlich haben viele Länder Nachrichtendienste. Aber bei weitem nicht alle Staaten verfügen über so ein mächtiges, über so ein besonderes Instrument wie die illegale Spionage. Die Bezeichnung Schläfer, das ist wohl eher Hollywood. Ein außerordentlich schmutziges Geschäft. Wir sprechen darüber, warum vieles heute noch genauso ist wie im Kalten Krieg. Oder noch schlimmer. Wir werden weiter die Geheimdienste stärken und sie technisch und operativ ausbauen. Warnung an die Russen, wir haben euch gut im Blick. Warum Spione wie die Anschlags für Moskau heute wichtiger sind denn je? Illegale Spione sind besondere Menschen. Wir sind stolz auf sie. Und wie schwierig es ist, sie aufzuspüren. Aber fangen wir von vorne an. Bitte fahren Sie zur markierten Route. Paulina und Manuel sind auf dem Weg nach Meckenheim bei Bonn. Die Anschlags sind mehrmals umgezogen. Wir wollen ein paar der Orte besuchen, an denen sie gelebt haben. Ja, genau, geradeaus. Links abbiegen Richtung Neudestraße. In der schmalen, gepflasterten Straße, in die wir wollen, stehen die Häuser dicht an dicht. Wir parken das Auto auf einem kleinen Parkplatz ein paar Meter entfernt vom ehemaligen Reihenhaus der Anschlags. Ein roter Klinkerbau, wirklich nicht groß, ein kleines Vordach, gerade noch genug Platz für ein Auto. Gut, dann gehen wir mal hin und klingeln wir mal. Wir wollen mit den Nachbarn ins Gespräch kommen. Haben Sie damals geahnt, wer da wohnt? Wahrscheinlich ist niemand zu Hause. Ah, da kommt jemand. Wir gucken mal. Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie kurz die Störung. Wir sind vom WDR und NDR. Ja. Wir sind Journalisten und haben eine Frage zu Nachbarn, die hier früher gewohnt haben. Andreas Anschlag kommt im Juni 1988 nach Deutschland. Heidrun im September 1990. Dass sie Russen sind, das ahnt niemand. Sie geben vor, Österreicher zu sein. Dieser Übergang von den 80ern zu den 90ern, da haben viele im Westen das Gefühl, alles ist möglich. Das kommunistische System bröckelt seit Jahren. Die Marktwirtschaft scheint den Kampf der Systeme gewonnen zu haben. Für viele in Westdeutschland, in Orten wie Aachen, wie Meckenheim, da ist die Zeit ziemlich unbeschwert. Als die Anschlags nach Deutschland kommen, leben sie zunächst in Aachen. Heidrun wird schwanger. Sie bekommen eine Tochter. Andreas studiert Maschinenbau. 1998 macht er sein Diplom. Für seinen ersten Job zieht die kleine Familie dann von Aachen nach Meckenheim bei Bonn. Die Nachbarin, die wir dort treffen, wohnt zur gleichen Zeit wie die Anschlags hier. Im selben Reihenhaus, ein paar Eingänge entfernt. Ich zeige Ihnen nur mal Fotos. Das ist der Herr, der hier gelebt hat. Die Nachbarin, eine nette ältere Frau, betrachtet das Foto. Darauf zu sehen, Andreas Anschlag im Polohemd. Er ist groß, sein Haar ist grau und kurz geschnitten. Den kennen Sie nicht. Sie schüttelt den Kopf. Und die Dame? Hier. Nebenan, in der 18. Ach. Heidrun Anschlag ist eine recht kleine Frau, immer gut gekleidet. Sie hat schmale Augen, trägt die blonden Haare oft schulterlang. Nein, die kenne ich nicht. Gut, dann fragen wir einfach mal weiter. Andreas Anschlag arbeitet in jenen Jahren als Verfahrensingenieur bei einem Automobilzulieferer in Bonn. Bruttogehalt 5.400 D-Mark. Heidrun Anschlag macht im offiziellen Teil ihres Lebens den Haushalt. Sie kümmert sich um die Erziehung der Tochter. Sie ist 7, als die Anschlags nach Meckenheim ziehen. Ja, man kann es wohl so sagen, das Kind macht die beiden im Grunde noch unauffälliger. Und darum geht es schließlich als Agent. Ein idealer Spion ist ein unauffälliger Mensch, jemand, der in der Masse untergeht. Der Mann, den ihr hier hört, das ist ein echter Spion. Es war nicht so ganz leicht, mit ihm sprechen zu können. 4 Monate lang schreiben wir uns hin und her, dann sitzen wir mit ihm im Videocall. Sergei Schirnov ist einer der wenigen, der über seine Zeit beim russischen Geheimdienst spricht. Er hat über seine Zeit als Agent des KGB sogar ein Buch geschrieben und lebt heute im Exil, an einem unbekannten Ort in Frankreich. In Russland gilt er als Verräter. In Moskau der 80er Jahre wird Sergei Schirnov auf ein Doppelleben in einem fremden Land in Westeuropa vorbereitet. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Anschlags. Und wie sie war auch Schirnov kein gewöhnlicher Spion. Ein klassischer Illegaler ist jemand, der sich im Land eingelebt hat. Das heißt, er sollte mittelmäßig sein, ein Durchschnittsmensch. Er sollte keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er darf nicht aus der Reihe tanzen. Oft sind Spione als Diplomaten getarnt. Sie arbeiten an Botschaften. Fliegen sie auf, müssen sie vielleicht das Land verlassen. Das war es dann aber schon. Die als Diplomaten akkreditierten Spione genießen diplomatische Immunität. Man darf sie nicht ins Gefängnis stecken. Anders Agenten wie die Anschlags. Sie sind sogenannte Illegale. Der Feind soll keine Ahnung haben, dass es sie gibt. Niemand soll wissen, dass sie Russen sind. Fliegen sie auf, droht ihnen eine lange Gefängnisstrafe. Ein illegaler Spion ist nicht geschützt durch einen diplomatischen Pass. Und jeden Tag setzt er seine Freiheit, Gesundheit und vielleicht sogar sein Leben aufs Spiel. Den ihr da hört, das ist der russische Präsident Wladimir Putin. Und das sagt er nicht irgendwann, sondern 2022. In einem vom Kreml veröffentlichten Video besucht er eine Schulklasse. Die Schüler stellen ihm Fragen. Dabei kommt Putin auf seine Vorbilder zu sprechen. Auf illegale Spione beim sowjetischen Geheimdienst KGB. Sie hätten ihr ganzes Leben in den Dienst für das Vaterland gestellt. Für Putin sind sie Helden. Das Illegalen-Programm entsteht vor ziemlich genau 100 Jahren, aus purer Not. Kurz nach der Gründung der Sowjetunion 1922 hat das Land in nur sehr wenigen Staaten eine eigene Botschaft. So kommt man auf die Idee mit den Illegalen. Sie übernehmen Biografien von Menschen, die es zum Teil wirklich gab, die oftmals verstorben sind. Mit solch einer Legende ausgestattet, werden sie dann in ein Einsatzland geschickt. Manchmal für Jahrzehnte. Hast du das Gerät? Ja. Okay. Gucken wir mal. Zurück bei Palina und Manuel in Meckenheim, wo die Anschlags um die Jahrtausendwende herum leben. Ja, guck mal, da ist jemand. Vielleicht könnten wir kurz fragen. Guten Entschuldigen Tag. Sie bitte. Hallo. Hallo. Wir haben eine Frage zu Nachbarn, die hier mal gewohnt haben. Wir klopfen uns jetzt schon ein bisschen weiter durch. Wohnen Sie schon ein bisschen länger hier oder nicht? Seitdem das Haus steht. Wir würden uns dafür interessieren, Nachbarn, die hier so um die Jahrtausendwende gelebt haben. 98 bis 2001, 2002 haben sie hier auch schon gelebt. Ja, ja. Der ältere Herr mit Schnauzbart und Brille bleibt in der Tür seines Hauses stehen und hört interessiert zu. Und wie ist hier so die Nachbarschaft? Ist das schlimm? Findet nicht statt in dem Sinne. Früher sei das noch ein bisschen anders gewesen. Kurz darauf kommt seine Frau dazu. An das Ehepaar ein paar Türen weiter erinnern sie sich jedenfalls noch. Ein bisschen. Anschlag? Ja, so hießen die. Noch einen Mann im Kopf, wo Anneliese mal dann Spiele gegangen ist da. Aber nicht lang. Ja. Aber beschreiben könnten Sie sie nicht, oder? Nee, ich habe die nie gesehen. Also sehr unauffällig. Ja, ja, ich habe die nicht gesehen. Die Anschlags haben ihre Rollen also offenbar ziemlich schnell perfektioniert. Kaum jemandem fielen sie auf. In einem eigentlich ja fremden Land unauffällig in der Masse verschwinden, dafür braucht man schon spezielle Fähigkeiten. Und um solche Spione auszubilden, wirft der Geheimdienst schon früh einen Blick auf geeignete Leute. Manche fallen schon in der Schule auf, wie der Ex-Spion Zhirnov sagt. Man bevorzugt Menschen aus der Provinz, also Menschen irgendwo aus Wolgograd, Irkutsk oder Chabarovsk. Gefühlt also Welten entfernt von Moskau oder St. Petersburg. Menschen, die niemand je gesehen hat, außer vielleicht bei einem Sprachwettbewerb. Sie sind dort aufgefallen, haben dort ein gewisses Sprachtalent an den Tag gelegt, aber sonst kennt sie keiner. Darüber führt der KGB sogar Listen, erzählt Sergei Zhirnov. Er wird etwa zur gleichen Zeit wie die Anschlags angeworben, in den 80er Jahren. Er studiert in Moskau, lernt Französisch, hört Schallplatten aus Paris und traut sich irgendwann, bei einem Sprachrätsel im französischen Radio mitzumachen. Kurze Zeit später erscheint ein KGB-Mann an der Uni und macht Zhirnov erstmal einen krassen Vorwurf. Landesverrat. Der Genosse zeigte mir den roten Dienstausweis, KGB-Oberst, und fragte, wie es mit mir so weit kommen konnte, dass ich mein Heimatland verrate. Das brachte mich richtig auf. Ich fuhr richtig aus der Haut und sagte, die Partei hatte mir angetragen, Französisch zu lernen. Das hab ich. Was wollt ihr eigentlich noch von mir? Der KGB-Mann beschwichtigt. Er sagte mir dann, sagte mein Junge, wenn jemand deine Kenntnisse wirklich gewürdigt hat, dann wohl wir. Wir wollen dich ausbilden. Wir wollen dich hinschicken. Wollen, dass du für uns arbeitest. Als Stierlitz. Stierlitz. Das ist ein Wort, das Zhirnov sofort überzeugt. Gemeint ist nämlich Max Otto von Stierlitz. Noch nie gehört? Es ist der bekannteste sowjetische Filmspion. Die Serie 17 Augenblicke des Frühlings wird in den 70er Jahren in der UdSSR zum Kassenschlager. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Ich bin Palina Milling. Ich bin in einem Land geboren, das es inzwischen nicht mehr gibt, in der Sowjetunion. Und nahezu jeder aus der ehemaligen Sowjetunion kann den Titelsong zu dieser Serie mitsingen, quasi im Halbschlaf. Es geht in diesem Lied um schicksalhafte Augenblicke. Dem einen bescheren sie Schande, dem anderen Unsterblichkeit. Und es steht natürlich sehr viel zwischen den Zeilen. Das ist auch typisch sowjetisch. Es geht um Wehmut, Aufopferung, Pflichtbewusstsein, um eine gewisse Schicksalsergebenheit. Das ist eine perfekte Hymne für alle Spione. Die Serie 17 Augenblicke des Frühlings, die habe ich als Kind und Teenager fast jedes Jahr gesehen. Sie ist Kult. Und sie war Moskaus Reaktion auf den Erfolg von James Bond im Westen. »1962 wird Sean Connery als britischer Spion James Bond in 007 Jagd Dr. No zum Weltstar. Und das triggert Moskau. 10 Jahre später, mitten im Kalten Krieg, ziehen die Sowjets nach. 1973 mit Stierlitz. Max Otto von Stierlitz ist ein hochrangiger SS-Offizier im Nazi-Deutschland. In Wahrheit aber ein sowjetischer illegaler Agent.« Und er ist das genaue Gegenteil von James Bond. Er trinkt keine ausgefallenen Cocktails, liefert sich keine Schlägereien, verwendet keine supermodernen Techniktricks. Und er verführt auch keine Frauen am laufenden Band. Ein Vorbild an Zurückhaltung und Selbstbeherrschung. Da ist diese ikonische Szene in einem Café, wo Stierlitz nach langer Trennung seine Ehefrau wiedersehen darf. Und zwar buchstäblich nur Wiedersehen. So folgt eine Szene, in der sich zwei Liebende 5,5 Minuten lang nur anschauen, ohne auch nur ein einziges Wort miteinander zu wechseln. Und beide sind damit einverstanden. Kein privates Glück, weil das Vaterland es so will. Ein sowjetischer Geheimagent stellt sich selbst ganz hinten an. Ein großes Drama, ganz im Einklang mit der Staatsideologie. Nichts ist ehrenvoller, als der Heimat zu dienen, als jemand, der nicht auffällt, der so deutsch ist wie die Deutschen. Stierlitz wird zum Held. Ein russischer Spion, der als Illegaler geheime Aufträge ausführt, das fasziniert damals offenbar auch einen jungen Mann aus St. Petersburg, Wladimir Putin. Er geht 1975 schließlich zum KGB. Dass er Illegale verehrt, daraus wird er nie einen Hehl machen. Meine ganze Tätigkeit für den Auslandsgeheimdienst der Sowjetunion war nicht einfach nur mit dem Auslandsgeheimdienst verbunden, sondern speziell mit der illegalen Spionage. Putin weiß ganz genau, was Menschen wie Andreas und Heidrun Anschlag mitbringen müssen, um für das illegale Programm ausgewählt zu werden. Das sind besondere Menschen, von besonderer Qualität, mit besonderen Überzeugungen. Das sind Menschen einer besonderen Wesensart. Sich von seinem Alltag lossagen, von seinen Nächsten und Verwandten lossagen und sein Land für viele, viele Jahre verlassen, sein Leben in den Dienst des Vaterlandes stellen, das kann nicht jeder. Solche Spionageeinsätze sind sehr aufwendig, teuer und man muss eine Menge Geduld und Disziplin mitbringen. In Russland gelten Spione wie die Anschlags deshalb seit jeher als Elite unter den Geheimdienstlern. Wladimir Putin nennt sie stolz Wunderkinder. In internen Dokumenten werden deutsche Behörden das Leben der Anschlags später so beschreiben. Vorsicht, Bürokratendeutsch. Als klassische Illegale seien die beiden mit größtmöglicher Authentizität ihrer nach außen präsentierten bürgerlichen Lebensweise abgetarnt worden. Und über Andreas Anschlag heißt es, Zitat, den für einen illegalen Agenten typischen Vorgaben entsprechend, verhielt sich der Angeschuldigte im Rahmen seiner Tarnexistenz extrem unauffällig. Sein Verhalten sei für manche schon als fast zu ruhig registriert worden. Aber auch die Besten der Besten machen Fehler. Manuel und Palina sitzen wieder im Auto. Bitte fahren Sie zur markierten Route. Ihr nächstes Ziel? Landau in der Pfalz. 47.000 Einwohner hat die Stadt. Sie liegt an der südlichen Weinstraße. Grüne Hügel, überall Reben. Nach Landau ziehen Heidrun und Andreas Anschlag im Januar 2002. Er wechselt nämlich die Arbeit. Auf seinem alten Posten sollte er nicht mehr so viel reisen. Er aber wollte raus, Menschen treffen, Durch die vielen Dienstreisen fallen seine Reisen als Spion nicht so auf. Andreas Anschlag wird also Leiter des Fertigungsprogramms für Innenausstattung eines VW-Modells. Und er reist beruflich wieder viel. Tschechien, Spanien, USA, Portugal, Brasilien. Die Anschlags sparen in dieser Zeit einiges zusammen. Den normalen Lohn und das Agentengehalt. Sie führen ein Ein- und Ausgabenbuch in einer, ja, so heißt die, Eichhörnchen-Haushaltskasse. Sie notieren da, Eichhörnchen waren tüchtig. Oder Eichhörnchen haben zu viel gekauft, sollten mehr sparen. In Landau ziehen die Anschlags in ein Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten drumherum. Alles ein bisschen schöner und größer als noch in Meckenheim. Ich hoffe, dass wir da jemanden von den Nachbarn treffen können und dass sie vor allen Dingen mit uns sprechen. Hier vielleicht in dem relativ kleinen Örtchen gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die noch weiterhin dort leben und die sie noch irgendwie mitbekommen haben. Links abbiegen, danach haben sie ihre Zieladresse erreicht. Was werden uns die Nachbarn hier erzählen? Ist ihnen auch nichts aufgefallen? Naja, also gab keine Berührungspunkte. Man hat es ja nie gesehen. Auch im Garten hat man es also fast nie gesehen. Nicht mal beim Heckenschneiden. Doch, da, genau da hat man sie, also sie haben immer so viel gelassen, dass man nicht rüber gucken konnte. Also man hat gesehen, da hinten bewegen sich Füße und dann hat man gesagt Hallo und dann kam ein Hallo zurück und das war's. Es sind immer dieselben Geschichten, in Landau wie zuvor in Meckenheim. Im Privaten lassen die Anschlags offenbar nur wenige näher an sich ran. Manchmal ist eine Bekannte aus dem Tennisclub da. Im Hausflur sollen Fotos aus Schweden hängen, da waren sie wohl öfter im Urlaub. Große Feste feiert man nicht. Die Vermieterin ist mit den Anschlags sehr zufrieden. Sie schicken auch immer wieder Karten aus dem Urlaub oder zu Weihnachten. Ärger gibt's eigentlich nicht oder eher fast nicht. Weil wir unseren Kompost auf unserer Südseite, auf deren Nordseite haben. Und das ist ja widerlich. Meine Tochter kann nicht aus dem Fenster schauen. Und dann gleich mit dem Anwalt gedroht. Während Manuel und Palina mit der Frau im Vorgarten reden, kommt eine ältere Dame die Straße entlang. Ich sag ja, die waren total unauffällig. Die beiden kennen sich gut. Wir reden kurz nett miteinander. Ja, wie sie den Namen sagt, Anschlag, also vom Namen her. Aber als wir da so rumstehen am Gartenzaun, sagt sie plötzlich, sie habe da eine Idee. Sie können da mal hingehen, mit der ich gesprochen habe. Die wohnen ja direkt daneben. Mit denen sollten wir unbedingt sprechen. Wir klingeln. Ein älteres Ehepaar kommt aus dem Haus. Sie sind sehr freundlich und sehr misstrauisch zugleich. Der ältere Herr nimmt sich Zeit, unsere Presseausweise genau anzugucken. Er stellt uns kurze, gute Fragen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Warum interessieren wir uns für die Anschlags? Warum jetzt? Wer hat uns geschickt? Schließlich stimmen die beiden zu. Sie reden mit uns. Aber das Mikro, das müssen wir auslassen. Dann erzählen sie uns einige interessante Details über die Anschlags. Dazu mehr in der nächsten Folge. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Das war Folge 1. Mein Nachbar, der Spion. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Habt ihr Anmerkungen? Dann schreibt uns unter spione@wdr.de. Wir freuen uns. Die Autoren sind Manuel Bevada, Palina Milling und ich, Florian Flade. Gesprochen haben Justus Carrière, Robert Frank, Eva Meckbach und ich, Florian Flade. Die technische Realisation hat Michael Kube gemacht. Regieassistenz Assunta Aligiani. Musik Ralf Hamann. Regie Nikolai von Koslowski. Die Redaktion hatten Stefanie Delfs, Monika Wagner, Volkmar Kabisch, Antonia Merzhäuser. Dramaturgie Klaus Uhrig und Stefanie Delfs. Ein Podcast von WDR und NDR 2024. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Hallo, mein Name ist Viktoria Kobmann. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten. Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind. Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll? Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.